anders der Kopist den Fascher sich gemalt hat. Er entpuppt sich als Musterbeispiel eines Schreibers, wie er nicht sein sollte. Untersuchen wir, wie sich diese Sorte in einer christlichen Urgemeinde, das heißt im wirklichen Leben, ausnimmt. Zwar strotzt er von Bildung, aber von Treue im Kopieren hält er nichts. Er weiß manches, um nicht zu sagen alles, viel besser als seine Vorlage, das heißt als der Autor, der Evangelist. Es ist unter seiner Würde, mechanisch zu kopieren. Er schreibt nicht einfach ab. Er schafft, indem er den überlieferten Text selbst herrlich seiner Deutung unterwirft. Von einer autoritativen Bedeutung des Werkes, das er abschreiben soll, weiß er nichts, obwohl es sich um in hohem Ansehen stehende kirchliche Schriften handelt, deren Originale angeblich erst vor wenigen Jahren verfasst worden waren. Seine Hauptaufgabe erblickt der Fascher'sche Schreiber darin, möglichst viel zu verbessern und deutlicher zu machen. Jeder biblischen Vorlage drückt er so kräftig den Stempel seines Geistes auf und siehe da, den Auftraggebern, einem Presbyter oder Bischof, gefällt dies Verfahren, entzückt nehmen sie den modifizierten Abschriften entgegen und benutzen sie frohgemut in Predigt und Lehre, ohne dass ein Gemeindemitglied daran Anstoß nimmt, dass nun heilige Bücher im Gebrauch sind, die sich im Wortlaut an nicht wenigen Stellen widersprechen. Fascher und andere Theologen werden sagen, zugegeben, solche Freiheit in der Textbehandlung seitens der urchristlichen Schreiber mag uns unglaublich vorkommen, wir müssen uns aber den Tatsachen beugen, denn die alten Kodizes bezeugen es doch handschriftlich, wie wenig Respekt man vor dem Wortlaut empfand. Und darum suchen die theologischen Forscher immer wieder nach einer Erklärung für die papierne Tatsache. Eine natürliche Erklärung lässt sich aber nicht finden, das lehrt auch der Versuch, den Fascher unternimmt. Wir brauchen nicht viele Worte mehr darüber zu verlieren, denn der Fascher'sche Deuter ist als psychologische Massenerscheinung, wie es ja der Fall gewesen sein soll, im Milieu des Urchristentums unmöglich. Kenyon und andere warten mit folgender Erklärung auf. Sie wollen nicht leugnen, dass die Evangelisten bei Abfassung ihrer Erzählungen über das Leben Jesu und das Werk seiner Apostel einen praktischen Zweck verfolgten, nämlich die Kenntnis ihres Lebens und Lehrens in der christlichen Gemeinde zu verbreiten. Aber, und jetzt präsentiert Kenyon seine Erklärung. An die Zukunft dieser Schriften dachte dabei niemand, denn diese war ja angesichts der Wiederkunft Christi ohnehin von kurzer Dauer. Warum sollte man da so sehr auf wörtliche Treue bedacht sein? Kenyon findet dieses Argument unmittelbar einleuchtend, denn er versichert, angesichts solcher Umstände braucht man sich natürlich über die Entstehung der Vielheit von Varianten nicht zu wundern. Wir erachten seine Erklärung keinesfalls für natürlich, denn sie setzt bezüglich der Kopisten wiederum ein Massenauftreten von Besserwissern voraus. Man vergegenwärtige sich auch einmal die Geistesverfassung eines frommen Christen aus der frühesten Zeit. Man erwartet das baldige Ende dieser Welt beziehungsweise die baldige Wiederkehr des Herrn. Da will und muss er für diesen Tag gerüstet sein. Wie kann er sich gebührend vorbereiten? Indem er das Richtige, das Gottgewollte tut und glaubt. Was richtig ist, das steht für ihn in den Evangelien geschrieben, die Jesu Taten und Lehren zum Vorbild und zur Mahnung enthalten. Und den Geist der Lehren findet der Fromme in bestimmte Worte gekleidet. Wie hätte es nun in dieser Situation der Erwartung der nahen Wiederkunft des Herrn einem Christen ernstlich einfallen können, als Kopist am Worte des Heilands, am Wortlaut seiner schriftlich fixierten Lehre zu deuteln und zu bessern? Wie hätte nicht nur einer, nein, wie hätten sich viele Schreiber in solcher spannungsvollen Lage bereitfinden können, den heiligen Text ganz unbekümmert nach Gutdünken zu verändern? Die Auftraggeber und die ganze Gemeinde würden solch einen Besserwisser oder auch einen schludrig arbeitenden Kopisten aus der Schreibstube verwiesen haben. Schrieb man damals die Evangelien ab, so dachte man freilich nicht an die Zukunft dieser Schriften, desto mehr aber an die notwendige Gegenwart dieser Bücher, an ihr augenblickliches Vorhandensein. und vor allen Dingen hätte jeder fromme Christ darauf gedrungen, eine Abschrift mit dem richtigen Wortlaut in die Hand zu bekommen. In Wirklichkeit hätten also alle Kopisten unter dem Zwange gestanden, den Text der Vorlage so treu wie nur irgend möglich zu übertragen. Das heißt, der Einbruch einer Variantensintflut schon innerhalb eines Jahrhunderts hätte niemals stattfinden können. Auch der gescheiteste Theologe wird keine natürliche Erklärung für die Entstehung des Variantenwirrwarrs finden, der in den Handschriften aus der Frühzeit herrscht, aus dem einfachen Grunde nicht, weil hier erwiesenermaßen ein künstlich erzeugtes Problem auf der Lauer liegt. Wie oft haben wir nun schon solche künstlichen Probleme aufgestöbert? Die handschriftliche Überlieferung des Neuen Testamentes und nicht bloß die biblische wimmelt davon. Wir werden sogleich ein neues Problemknäuel kennenlernen, wenn wir uns jetzt auf der Brücke der Textüberlieferung vom 2. ins 4. Jahrhundert begeben. Immer noch kühn vorausgesetzt, die biblische Überlieferung besitze historische Faktizität, dann können wir feststellen, dass sich vom 2. bis zum 4. Jahrhundert im üppigen Bezirk der Varianten allerlei ereignet haben muss. Zwar hüllen sich die Zeitgenossen, die sonst sehr redselig sind, hinsichtlich dieser Vorgänge in Schweigen, als fürchteten sie Geheimnisse zu verraten. Das 4. Jahrhundert gilt bekanntlich als das Geburtssäkulum unserer berühmten biblischen Pergamentkreise und wir wissen bereits, dass mit dem Auftreten der Standardkodizes auch die drei großen Textfamilien erscheinen und sich zu vermehren beginnen. Das Phänomen der Textaufspaltung in drei Hauptgruppen muss noch einmal begutachtet werden. Und zwar handelt es sich an dieser Stelle um die Frage nach der Entstehung dieser Dreischichtigkeit. Bildlich gesprochen, im 1. und 2. Jahrhundert wogt vor uns ein Variantenmeer. Im 4. Jahrhundert sehen wir dies Gewässer in drei Strombetten dahinfließen. Wie sind aber diese Kanäle entstanden? Wer hat sie gegraben und das Variantenwasser in sie hineingeleitet? Diese wichtige Angelegenheit muss doch damals von Menschen, von den Christen geplant und ausgeführt worden sein. Aber von welchen Instanzen? Tiefes Schweigen im weiten Umkreise der Zeitgenossen. Die Theologen von heute belehren uns dahin, es seien irgendwann und irgendwo in jener Epoche vor dem 4. Jahrhundert Revisionen am Text vorgenommen worden, um irgendwie Ordnung im Wirrwarr der Varianten zu schaffen. Und zwar müssen nach Ausweis der Standardhandschriften drei große Textrevisionen stattgefunden haben. Fragen wir einmal Kenyon nach den näheren Umständen. Er zuckt die Achsel und bekennt, zu welcher Zeit und von wem die Revisionen unternommen wurden, auf die unsere heutigen Textfamilien zurückgehen, wissen wir nicht. Alles, was wir sagen können, ist, dass um das 4. Jahrhundert die Hauptunterschiede in den einzelnen Überlieferungen sich herausgebildet hatten. Es sei vermerkt, dass einige Forscher zwei der Textrevisoren in dem Presbyter Lucian und einen sonst unbekannten Hesychius, beide angeblich um 300 lebend, entdeckt haben wollen. Kenyon hat sich Gedanken gemacht, wie man sich die verschwiegenen Vorgänge wohl vorstellen müsste und kommt zu folgenden Ansichten. Revisionen waren örtlich und zeitlich beschränkt. Sie beruhen auf der Initiative einzelner Bischöfe oder Gelehrter und ihr Einfluss reichte meist nur bis in die allernächste Nachbarschaft. Dann werden gelegentlich Handschriften aus einem Teil des Reiches in einen anderen, etwa von Rom nach Antiochien oder Alexandria oder umgekehrt gelangt und die hier vorhandenen Exemplare danach verbessert worden sein, sodass eine Mischung der verschiedenen Lokaltexte entstand. Nach dieser Darstellung waren die Revisionen zufällige und unabhängige Einzelaktionen im weiten Raum der Kirche. Die Kirche als Gesamtheit befasste sich nicht mit den leidigen Variantenunwesen. Diese papierne Tatsache muss uns auf das Höchste wundern, denn in einer anderen Angelegenheit soll zur selben Zeit die Kirche in ihren gesamten Gemeinden einig gedacht und einig gehandelt haben. Als es darauf ankam, zu bestimmen, welche christlichen Schriften, die Evangelien, Briefe und so weiter, in den Kanon aufgenommen und zusammen als das Bundesbuch der Gesamtkirche sanktioniert werden sollten, Auch darüber, wie es damals plötzlich zu dieser Einigkeit im Denken und Handeln kam, schwebt das große Schweigen der Zeitgenossen. Wir können uns aber mit diesem hochwichtigen Ereignis an dieser Stelle noch nicht näher beschäftigen, wollen lediglich zur Kenntnis nehmen, dass die Kirche in so früher Zeit gegebenenfalls recht einig sein konnte.